Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Ich habe ja letztes Mal gemutmaßt, dass die Folgen weniger interessant werden, weil Genie und ich zu dem Zeitpunkt weniger Bock auf Folgen aufnehmen hatten. Aber der Titel der Folge Interessen und Vorlieben lässt mich doch aufhorchen. Ich bin mal gespannt, was diese Folge so zu bieten hat. Wenn es eine gesunde Beziehung ist, in der man nicht 100% seiner Bedürfnisse auf den Partner oder die Partnerin überträgt, dass sich das ja auslagert auf Freundschaften einfach. Huiuiui, ich finde es so ein bisschen anmaßend, jetzt zu behaupten, dass Menschen, die Bedürfnisse auf ihren Partner projizieren, direkt eine ungesunde Beziehung führen. Also das finde ich auch so ein Phänomen. Also ich meine, das kenne ich von mir selber und versuche das abzustellen. Menschen, die sich als Paar identifizieren, irgendwie zum Beispiel auch einzeln zu einer Party einzuladen und nicht immer zu schreiben, wollt ihr kommen? Und das vielleicht nur einer Person, ne? Ja, stimmt. Also ich frage mich gerade, warum ich das tun sollte, wenn ich einen guten Freund habe und der ist in einer Beziehung und ich mag seine Freundin auch. Warum sollte ich dann nur ihn zu einer Party einladen? Also natürlich lade ich dann beide ein. Und wenn ich die Freundin nicht mag, dann macht sie auch was mit unserer Freundschaft. Und ich kann natürlich mich auch zu zweit dann, oder ich möchte mich auch vielleicht zu zweit mit Leuten treffen, auch wenn sie in einer Beziehung sind. Das ist mir übrigens auch mal passiert. Da habe ich mich mit einem Freund von mir verabredet und dachte, wir treffen uns zu zweit und quatschen. Und dann war halt seine Freundin dabei und das hat mich ein bisschen genervt. Aber das sollte schon noch möglich sein bei Menschen, die ich kenne. Aber zu einer Party sehe ich gar nicht ein, warum ich da eine Person nur einladen sollte. Mich würde es eher wundern, wenn jemand, der mich kennt und meine Partnerin kennt, dann zu einer Party nur mich einlädt. Dass die Partnerin dann ständig zu diesen Fußballspielen mitgeht, anfängt irgendwie Fan zu sein und aber das ja gar nicht aus richtigem Eigenantrieb macht, weil sie das so toll findet, sondern weil sie einfach mehr Zeit mit ihrem Partner verbringen möchte und dann auch in ihrer Persönlichkeit sich ziemlich verändert, weil sie ja gar nicht mehr sie selber ist. Das ist aber ein sehr extremes Beispiel. Ich glaube, das kommt ehrlich gesagt auch nicht so häufig vor, weil warum sollte ich mich für was interessieren, was mich vielleicht überhaupt nicht interessiert? Das kostet ja auch total viel Kraft, dass ich da müssen ja Leute anlügen. Auf der anderen Seite kann es aber natürlich sein, dass ich mit zu Dingen gehe, die ich vorher nicht kannte und die vielleicht jetzt nicht mein super Hobby sind, aber ich mich freue, mit meinem Partner etwas unternehmen zu können. Also es muss ja nicht gegen einen Widerstand sein, aber es kann ja auch einfach jetzt nicht meine erste Präferenz sein und trotzdem cool sein, da mit dem Partner oder Partnerin hinzugehen. Also das kenne ich ganz gut, sozusagen, ich habe voll die Begeisterung hierfür und du sagst, es interessiert dich gar nicht. Ja. Tja, es ist schon schade. Es ist auch traurig irgendwie, weil ich glaube, wenn man eine Person liebt, dann ist man ja auch sehr enthusiastisch und hat Lust, irgendwie viel mit der Person zu teilen und vor allem seine Überzeugung wahrscheinlich und seine Leidenschaft. Dazu gibt es auch noch eine Geschichte. Ich hatte nämlich während der Corona-Zeit angefangen, ein bisschen Musik zu machen. Zumindest habe ich das ein bisschen probiert und habe Genie das ein oder andere Mal gefragt, ob sie Lust hat, da mitzumachen. Und sie meinte so, nee, das ist überhaupt nicht ihr. Und sie hat da gar keine Lust. Und als Marcel aber dann seine Synthesizer-Instrumente mitgebracht hat, waren erst andere WG-Mitbewohnis interessiert und danach, nachdem Genie sich von mir getrennt hat, waren auf einmal auch Genie und die anderen immer bei Marcel zum Musik machen. Und das hat mich schon ganz schön verletzt. Ich überlege gerade, wie es wäre, wenn eine Freundin von mir jemanden kennenlernt, mit dem sie etwas teilt, das sie mit mir nicht teilt. Mhm. Ich glaube, das wäre überhaupt kein Problem. Dagegen, du warst eine Partnerin von mir, da war es schwieriger für mich. Mhm. Oder wenn du jemanden kennengelernt hättest, mit dem du keine Liebesbeziehung hättest, sondern eine Freundschaft, ich glaube, das wäre auch leichter für mich. Und ich glaube, es ist auch immer noch so. Also wenn eine Partnerin mit mir etwas nicht teilen möchte, obwohl ich es gerne teilen würde, und das aber dann mit jemand anderem teilt, mit dem sie eine Beziehung hat, dann wäre das für mich schwer auszuhalten. Ich glaube, es wäre sogar ein Grund, mich zu trennen. Dagegen, wenn das eine Freundin von mir, also keine romantische Liebesbeziehung oder irgendeine andere Art von Beziehung, die keine Partnerschaft ist, sagt so, Flo, das und das möchte ich mit dir nicht teilen, aber mit jemand anderem, dann wäre das okay. Also es ist schon davon abhängig, ob es eine Partnerschaft ist oder nicht. Genau, ich wollte gerade sagen, Fetisch ist ja keine Vorliebe, sondern wirklich ein Teil von deiner Identität. Mhm. Und wenn man Fetisch richtig beschreibt, dann ist es auch etwas, was in der Sexualität nicht fehlen kann, dafür, dass, wenn es eine erfüllte Sexualität ist. Also es gibt ja sowas wie Vorlieben, Sachen, die ich gerne mache beim Sex, aber es gibt Sachen wie Fetische, die ohne die es nicht geht, ohne die ich nicht befriedigt bin. Also erstmal ist ein Fetisch nicht immer eine Identität. Ein Fetisch kann auch ein Zwang sein und etwas, von dem man sich gerne lösen würde, es aber nicht kann. Und zweitens mal, Jeannie hat das schon, diese Unterscheidung zwischen Fetisch und Vorliebe schon häufiger im Podcast getroffen und ich habe sie jetzt das erste Mal nachgeguckt. Und es ist tatsächlich so, dass Jeannies Definition nicht stimmt. Es gibt nämlich einen partiellen Fetischismus und einen kompletten Fetischismus. Und wenn Jeannie hier sagt, eine Befriedigung ohne dieses Objekt der Anziehung ist nicht möglich, dann redet sie vom kompletten Fetischismus. Aber es ist nur ein Teil des weiten Felds des Fetischismus. Oder ich versuche, meine Partnerin oder meinen Partner dazu zu überreden, das doch mit mir zu machen. Und dann ist wieder sowas wie, ich mache das aber aus Liebe für dich. Mhm. Das ist auch nicht cool. Nee. Da werde ich jetzt ungenau mit der Definition von Fetisch. Ein Fetisch ist nämlich im engeren Sinne ein Gegenstand, der der sexuellen Erregung dient. Und natürlich kann, wenn ich zum Beispiel einen Fetisch für rote Lackstiefel habe, dann kann ich meine Partnerin natürlich bitten, rote Lackstiefel anzuziehen. Also es ist normalerweise nichts, wogegen man vielleicht einen großen Widerstand hat. Also meistens könnte man wahrscheinlich Fetische in der Beziehung auch gut ausleben. Haben wir auch schon öfter mal gesagt, in der Beziehung sollte es gesprächstechnisch keine Tabus geben. Also selbst wenn ihr eine Monobeziehung habt, könnt ihr sagen, ich habe diese Vorliebe, teilst du die? Oder ich finde diese Person sehr hot. Ja. Auch das kann man sagen. In unserer Beziehung gibt es keine Tabus oder sollte es keine Tabus geben. Aber auch hier gilt wieder, ich kann das nicht für alle Beziehungen sagen. Vielleicht sind manche Menschen in Beziehungen sehr glücklich, in denen es ein paar Tabus gibt, über die dann einfach nicht gesprochen wird. Ich weiß es einfach nicht. Und ich maße mir nicht an, es für alle Beziehungen zu wissen. Was ich besonders schön finde an Beziehungsanarchie ist, dass man dass im Kopf zumindest der Fokus viel mehr darauf ist, dass man mit Menschen, also von vornherein weiß, ich muss mit Menschen nur das teilen, worauf wir beide Lust haben. Mhm. Und wenn man sich jetzt eine monogame Beziehung anguckt, dann, ich glaube, es ist einem irgendwie bewusst, dass man nichts machen muss, was man nicht will. Aber wir sind trotzdem so geprägt, dass das der Hauptmensch im Leben ist. Und dass man da einfach so schnell reinrutscht. Und man hat halt einfach ein ganz anderes Mindset von Anfang an bei beiden Beziehungsformen, oder? Das ist tatsächlich so. Ich glaube, gerade wenn man nicht in meiner Generation, sondern in meiner Elterngeneration oder noch eine vorher groß geworden ist und dann verheiratet ist, dann fühlt man sich für den Partner viel, viel mehr verantwortlich und gibt sich selbst auch leicht mal auf. Und das ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr so leicht. Also ich glaube, heutzutage trennen sich Leute vielleicht ein bisschen leichter, zum Glück, weil bevor man sich selbst komplett aufgibt, trennt man sich lieber, wenn man merkt, dass man nicht zusammenpasst. Unsere nächste Podcast-Folge wollen wir mal wieder mit jemand anderem zusammen aufnehmen. Mhm. Nämlich mit einer unserer Mitbewohnerinnen, die an unserer Pleasure-Party teilgenommen hat und die gerne von ihren Erfahrungen bei der Pleasure-Party berichten wollen würde. Ja. Ja, und diese angekündigte Folge sollte es leider nicht mehr geben. Schade eigentlich, ich hätte sie spannend gefunden. Jetzt kommen noch zwei Folgen. Diese Folge fand ich so ein bisschen random, ehrlich gesagt. Also wir haben über alles und nichts gesprochen. Mal schauen, wie die nächsten werden. Wir hören uns nächste Woche. Stay tuned und bis dahin.